mir dein Ohr, geliebtes Publikum. Die neue Bilanz sing ich wiederum. Alle Schuldner jetzt um Stund um Bitten, eine miese Zeit. Und die Pleite naht mit Tango-Schritten, so weit sind wir heut. In unserer Oper spielt schon lang kein Maler und ins Ausland geht der letzte Taler und er gründet, weil wir hier so arm, sich drüben eine Farm. Die Pleite naht mit Tango-Schritten. Diese fünf Worte aus Hermann Leopoldis gut gelauntem Abgesang auf das turbulente Ende einer Epoche beschreiben präzise die Situation der letzten Jahre der Weimarer Republik. Man möchte meinen, dass dieses Lied in jenen Tagen jedem im Kopf herumschwirrt. Fehlanzeige. Eine Messerstecherballade wird zum größten Ohrwurm bis zum heutigen Tage. Oh, the shark has pretty teeth, and he shows them pearly white. Just a jackknife has MacHeath here, and he keeps it way out of sight. An dem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand. Fancy gloves though wears MacHeath dear, so there's not a trace of red. Und am Kai geht Mackie Messer, der von allem, ja von allem nichts gewusst. Und die minderjährige Witwe, deren Namen jeder weiß, wachte auf und war geschändet. Mackie, welches war dein Preis? Wachte auf und war geschändet. Mackie, welches war dein Preis?